Lilith? Hier bin ich. Alles okay bei dir? Ich glaub schon. Ich sterbe nur vor Angst. Hörst du die Werwölfe noch? Nein. Seit ich diese Krähe mit meiner Tasche voll erwischt habe, scheinen die sich in Luft aufgelöst zu haben. Das kann doch nicht sein. Die sind bestimmt hier irgendwo. Wir müssen wieder raus aus diesem Schattenwald. Dieser entsetzliche Nebel. Man sieht ja die Hand nicht vor Augen. Emma, wir haben uns verlaufen. Ich habe Angst. Ich habe das Gefühl, hinter jedem Baum lauern gefährliche Tiere. Und du sagst mir jetzt endlich, was sind Noctori? Jetzt sag schon. Wenn wir noch einmal angegriffen werden, wenn wir in diesem Schattenwald sterben, möchte ich wenigstens verstehen, was hier vor sich geht. Na schön. St. Nephelius ist eine besondere Insel mit besonderen Kräften. Dieses kleine Stückchen Land ist unser Rückzugsgebiet. Verstehst du? Unsere Welt. Die Welt der Untoten, der Vampire, Geister, Hexen, Zombies. Und zur Tarnung feiert ihr hier jeden Tag Halloween. Für die Touristen, damit niemand etwas merkt. Genau. Die meisten hier in Bonesdale sind sogenannte Nocturi. Das sind Wesen, die unerkannt unter den Menschen leben können und erst bei Einbruch der Dunkelheit ihre übernatürlichen Kräfte erhalten. Und hast du auch solche übernatürlichen Kräfte? Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch nicht 13. Erst dann entscheidet es sich, ob ich eine Nocturi oder ein Nachkomme ohne Fähigkeiten bin. Also nur ein Mensch. Ich werde übermorgen 13. Emma! Psst! Ich habe gerade was gehört. Emma, wo bist du? Das ist meine Mutter. Das kommt von Emma. Da drüben. Ja, hier sind wir. Hallo, hallo. Lilith, das ist unsere Rettung. Sie ist uns entwischt. Ohne diese Freundin hätte Lilith nie wieder aus dem Schattenwald herausgefunden. Damit mussten wir rechnen. Schon die Eliminierung ihrer Mutter Kathy war kein leichtes Unterfangen. Lilith ist ein zähes, kleines Mädchen. Sie ist mutiger und stärker, als ich dachte. Aber das war das letzte Mal, dass mir die Göre entwischt ist. Wirst du die Werwölfe nochmal einsetzen? Das wird nicht nötig sein. Ich weiß, dass sie das Amulett immer bei sich trägt. Ich muss sie nur alleine erwischen. Im Seniorenstift scheinst du dich ja als Elia Necrobas sehr beliebt gemacht zu haben. Diese Mildred und ihre Hausbewohner sind ja geradezu verzückt von dir. Niemand aus der Welt der Untoten kann sich der Macht eines Erzdämons widersetzen. Schon gar nicht, wenn er in Gestalt eines charmanten, gut aussehenden jungen Mannes auftritt. Aber die Menschen beherrschst du nicht. Auf die Menschen wirkt deine Kraft nicht. Das wird sich ändern. Mit dem Bernstein-Amulett werde ich auch die Macht über alle Menschen bekommen. Und ihr ahnt nicht, ihr Menschen, was das bedeutet. Lilith Parker, Insel der Schatten. Hörspiel in 2 Teilen von Margit Kress. Nach dem gleichnamigen Roman von Janine Wilk. 2. Teil. Ich bin Lilith, Lilith Parker, Tochter des berühmten Archäologen Joseph Parker. Übermorgen am 31. Oktober werde ich 13 Jahre alt. Ich bin Mildred, Liliths Tante. Liliths Vater hat mir Lilith anvertraut. Sie ist zu uns auf die Insel gekommen. Ihr Vater musste weit wegreisen, weil er einen Forschungsauftrag erhalten hat. In Burma. Ich bin ja einiges gewohnt von Papa. Aber dass er mich ohne Vorwarnung auf diese unheimliche, düstere Insel schickt, fand ich schon sehr gewöhnungsbedürftig. Noch gewöhnungsbedürftiger fand ich allerdings die Tatsache, dass Bonesdale, so heißt der Ort hier, eine absolute Touristenattraktion als Halloween-Dorf ist. Touristen aus der ganzen Welt kommen täglich hierher, um sich mal richtig Gänsehaut verpassen zu lassen. Es wimmelt hier nur so von schrillen Gruseltypen. Monster, Hexen, Vampire, Zombies. Alle sagen, toll, wie die das spielen. Wenn die wüssten. Ich hatte ja von Anfang an das Gefühl, dass da mehr dahinter steckt. Gleich bei der Ankunft in Seniorenstift zum Friedhof, das meine Tante leitet. Es ist ihr Elternhaus und damit natürlich auch das meines Vaters. Ich habe alles versucht, wenigstens die schlimmsten Spukerscheinungen von Lilith fernzuhalten. Ihr Vater hatte leider angeordnet, dass Lilith keinesfalls vor ihrem 13. Geburtstag vom Geheimnis unserer Insel erfahren darf. Da musste ich dann einige Heimbewohner vor ihr verstecken. Zum Beispiel Sir Elliot, das lebendige Skelett. Oder die Vampirschwestern Isadora und Melinda. Arthur, den ich nicht versteckt habe, weil er so ein netter alter Mann ist, hat Lilith übrigens leider gleich nach ihrer Ankunft ziemlich erschreckt, als ihm bei der Begrüßung die Hand abgefallen ist. Aber er hatte das einfach als genialen Zombie-Trick verklickert. Und Regius, unser immer schlecht gelaunter Magier, hat sich natürlich nicht an die Abmachung gehalten, im Keller zu bleiben, wenn Lilith da ist. Aber als Dorferfinder im weißen Laborkittel kann man ihn auch vorzeigen. Die Insel St. Nephelius ist benannt nach einem berühmten Baron, der hier auch die Schule gegründet hat, auf die ich seit neuestem gehe. Die Direktorin dort, Miss Tinkerton, ist wirklich furchteinflößend. Zum Glück habe ich hier sofort zwei gute Freunde gefunden. Matt, der mit seiner Mutter wie ich neu auf der Insel ist. Matts Mutter ist Schriftstellerin und schreibt Gruselromane. Und dann ist da noch Emma, mit der ich gerade ein haarsträubendes Abenteuer erlebt habe. Eben hat mir Emmas Mutter Lilith nach Hause gebracht. Die beiden Mädchen wurden im Wald von Werwölfen attackiert, obwohl die eigentlich immer innerhalb der Friedhofsmauern eingeschlossen sind. Sehr beunruhigend. Beunruhigend auch, dass die beiden Mädchen behaupten, sie hätten eine Malekorax gesehen. Das Erscheinen einer dämonischen Krähe wäre die erste ernsthafte Bedrohung für unsere Welt seit fast 13 Jahren. Nach den Angriffen haben sich die beiden Mädchen gnadenlos verlaufen. Und dabei hatte ich Lilith ausdrücklich verboten, da reinzugehen. Cynthia, also Emmas Mutter, hat die beiden im Schattenwald gefunden. Was für ein Glück, dass Cynthia eine Hexe ist. Sie hat Liliths Verletzungen vorbildlich versorgt. Eben habe ich Mildred gestanden, dass Emma mir das Geheimnis von Bonesdale verraten hat. Glücklicherweise wirkte sie fast erleichtert darüber, dass ich jetzt von den übernatürlichen Kräften der sogenannten Nocturi weiß. Sie hat sogar gesagt, ich kann sie alles fragen, was ich will. Was bist du? Ich bin eine Sirene. Wie viele hier in Bonesdale gehöre ich zu den Nocturi. Wir sind das Nachtvolk. Zwar besitzen wir auch am Tage unsere Kräfte, aber bei Nacht verstärken sie sich. Seid ihr unsterblich? Nein, das sind wir nicht. Wir altern nur langsamer. Wir können jedoch ein so hohes Alter erreichen, dass es den Menschen so vorkommen muss, als seien wir unsterblich. Deshalb wirkt Tante Mildred auch so viel jünger, als sie tatsächlich ist. Wenn uns allerdings jemand Gewalt antut, sterben wir genauso wie die Menschen. Und ob man nun besondere Fähigkeiten hat oder nicht, erfährt man an seinem 13. Geburtstag, oder? Ja, und zwar genau zur Geburtsstunde. Ich glaube, ich bin kurz vor Mitternacht geboren. Hier bei uns gibt es allerdings einfache Möglichkeiten, vorher zu testen, ob jemand zu der Welt der Untoten gehört. Dein Vater hatte anscheinend den konkreten Verdacht, dass du übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Hatte er denn recht? Habe ich irgendwelche Kräfte? Es tut mir leid, Lilith, aber ich habe dich gleich in den ersten Tagen nach deiner Ankunft geprüft und ich bin mir sicher, dass du keine von uns bist. Oh, Tante Mildred hat mich getestet. Wie kann das sein? Ohne dass ich das gemerkt habe? Und warum bin ich jetzt so enttäuscht? Bis vor ein paar Stunden wusste ich ja noch überhaupt nichts von dieser Welt. Und doch sehne ich mich danach, dazuzugehören. Lass dich mal in den Arm nehmen, Liebes. Jetzt kennst du unser Geheimnis, Lilith. Und auch wenn du keine Nocturi bist, so bist du natürlich ein Teil unserer Gemeinschaft. Du gehörst hierher, verstehst du? Schon allein, weil du die Tochter von Kathy bist. Meine Mutter hat hier in Bonesdale gelebt, nicht wahr? Sie war eine von euch. Ja, deine Mutter war eine sehr begabte Fee. Kathy hatte wirklich außergewöhnliche Fähigkeiten. Was bei der Familie Nephelius allerdings nicht verwunderlich war. Meine Mutter war mit dem Baron Nephelius verwandt? Aber natürlich. Der Baron war ihr Vater. Du stammst von einer großen Familie ab, Lilith. Baron Nephelius war ein bedeutender Mann und der Führer der Nocturi. Oh, ich bin mit dem Baron verwandt, der die Schule gegründet hat, der mit den vielen klugen Sprüchen, die wir auswendig lernen müssen. Deine Mutter hat sich oft mit ihrem Vater angelegt, weil sie nicht einer Meinung mit ihm war. Oh, Kathy war ein so wunderbarer Mensch. Sie war warmherzig, hilfsbereit und immer zu allen ehrlich. Was ihr übrigens häufig Ärger eingebracht hat. Das kenne ich. Du siehst deiner Mutter übrigens unglaublich ähnlich. Erzähl mir etwas über sie. Ein andermal. Für heute haben wir genug geredet. Es ist höchste Zeit, ins Bett zu gehen. Immerhin musst du morgen zur Schule. Zieh nicht so ein Gesicht, Lilith. Wer vor Werwölfen und einer angriffslustigen Krähe flüchten kann, der kann auch zur Schule gehen. Komm, ich bring dich nach oben. Was Mildred nicht weiß, ist die Sache mit dem Amulett. Ich trage es heimlich unterm T-Shirt. Es hat die Form eines fünfspeichigen Zepters, also wie so ein Fächer. In der Mitte befindet sich ein runder Bernstein. Die goldenen Speichen des Zepters sind umwickelt mit einer Art silbernen Faden und jeder Zwischenraum ist mit fremdartigen Symbolen verziert. Es ist einfach wunderschön und es ist das einzige Erinnerungsstück an meine Mutter, die schon gestorben ist, als ich noch ganz klein war. Ich habe es heimlich aus Papas Safe genommen. Klar weiß ich, dass das nicht richtig war. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es mich beschützt und mir Kraft gibt. Manchmal bilde ich mir sogar ein, es würde plötzlich warm werden. Wahrscheinlich ist das totaler Quatsch. Aber selbst bei dem Angriff der Werwölfe und der Krähe im Wald hat es mir irgendwie Sicherheit gegeben und meine Angst genommen. Seltsamerweise hatte ich das Gefühl, diese Krähe wollte das Amulett. Aber das kann ja nicht sein. Ich traue mich nicht, Mildred davon zu erzählen. Aber eines muss ich noch wissen. Tante Mildred, warum hast du mich eigentlich nicht abgeholt bei Madge und bist auch nicht ans Telefon gegangen? Ich hätte dich abholen sollen? Als ich dir erzählte, dass ich mit Emma zu Madge zum Matelian gehe, hast du gesagt, dass du mich um 7 bei Madges Mama abholst. Wenn ich sowas gesagt hätte, dann könnte ich mich doch daran erinnern. Abgesehen davon saßen wir alle bis kurz nach 7 Uhr hier in der Küche mit Elia Nekrobas zusammen. Wir haben Zombie-Poker gespielt. Aber dann musste Elia leider noch etwas erledigen. Schade, dass er so früh ging. Hätte das Telefon geklingelt, hätten wir es sicherlich gehört. Elia Nekrobas. Hat er vielleicht etwas damit zu tun, dass Tante Mildred sich plötzlich nicht mehr an ihr Versprechen erinnern kann und niemand das Klingeln des Telefons gehört hat? Aber auch darüber traue ich mich nicht, mit Mildred zu reden. Sie würde nur wieder böse werden. Sie findet diesen widerlichen Mann, der seit ein paar Tagen als Gast bei uns wohnt, aus unerfindlichen Gründen ja wahnsinnig sympathisch und nimmt ihn grundsätzlich in Schutz, obwohl ich sicher bin, dass er mein Zimmer durchwühlt hat. Mensch, Lilith, ich bin so froh, dass du endlich alles weißt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist, wenn man sich nicht verplappern darf. Leider werde ich es bald wissen. Ich musste meiner Tante hoch und heilig versprechen, Matt nichts von all dem zu erzählen. Gegen diese Regel dürfen wir wirklich nicht verstoßen. Für ihn ist es besser, wenn er den Glauben an die Welt behält, die er kennt. Ich find's ja auch nicht so toll, ihn anzulügen. Schon allein, weil er ist ganz süß, oder? Matt? Süß? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Deine Tante hat dir gestern sicherlich noch einiges über die Nocturi und deine Familie erzählt. Ja, sie hat mir auch von der Nefelius-Familie erzählt und von ihren Fähigkeiten. Meine Tante hat mich schon kurz nach meiner Ankunft getestet und ich habe anscheinend nicht die Spur übernatürlicher Fähigkeiten. Oh. Halb so schlimm, ehrlich. Natürlich war ich im ersten Moment etwas enttäuscht, aber für mich ändert sich ja nichts. Ich bin immer noch dieselbe, die ich schon seit 13 Jahren bin. Und bis gestern Abend war ich damit völlig zufrieden. Ich weiß gar nicht, was ich tun werde, wenn ich an meinem 13. Geburtstag keine Hexenkräfte bekomme. Horror. Und dieser üble Typ, du weißt doch, dieser Elia Nekrobas, der momentan bei uns wohnt, ist seit gestern Abend verschwunden. Hey, ihr beiden, was tuschelt ihr denn so angeregt? Hi, Matt. Hi, Matt. Wie seht ihr überhaupt aus? Wieso? Wie sehen wir denn aus? Das fragst du? Mal in den Spiegel geguckt? Hey, ihr habt jede Menge Kratzer im Gesicht und der Verband an deiner Hand. Was war los? Ach so, ja. Liliths Tante hatte vergessen, uns bei euch abzuholen und da wollte ich Lilith eine Abkürzung zeigen. Leider haben wir uns aber im Wald verirrt und ein paar Schramm zugezogen. Im Dunkeln? Quer durch den Wald? Wie dumm muss man sein? Habt ihr während eurer Wanderung wenigstens herausgefunden, was nachts so gefährlich im Bonestell sein soll? Nein, wir haben überhaupt nichts rausgefunden. Alles völlig normal. Schade, aber uns bleiben ja immer noch diese merkwürdigen Vorfälle im Seniorenstift, denen wir unbedingt auf den Grund gehen müssen. Was meint ihr? Das halte ich für keine so gute Idee. Das waren doch alles nur kindische Hirngespinste. Wir sollten uns lieber auf die Schule konzentrieren. Okay, dann gehe ich wohl besser mal wieder. Bis die Tage. Heute Nacht? Nein, ich möchte keine Zeugen. Morgen? Morgen, ja. Morgen bricht eine große Nacht im Schattenreich an. Ich, Herrscher der Dämonen, werde auch die Nocturi beherrschen. Und dann die Menschenwelt. Mein Sieg ist zum Greifen nah. Wollen wir Lilith mit ein paar bösen Träumen schwächen? Ausgezeichnete Idee. Und dann haben wir ja noch unseren größten Trumpf in der Hinterhand. Ja, Lilith, du wirst staunen. Und ich fürchte, du wirst auch weinen. Du warst ein würdiger Gegner. Aber morgen verlierst du das Spiel. Guten Morgen, Arthur. Schon so fleißig? Guten Morgen, Lilith. Für einen Samstagmorgen bist du schon früh auf den Beinen, junge Dame. Ich hab nicht gut geschlafen. Sag mal, ist dieser Elia Nekrobas eigentlich noch da? Ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Netter Kerl. Seine Sachen sind noch auf seinem Zimmer und verabschiedet hat er sich auch nicht von uns. Vielleicht gefällt ihm unsere Insel so gut, dass er sie von morgens bis abends erkundet. Frag doch deine Tante mal nach ihm. Mit Tante Mildred kann ich ja wohl kaum über Elia Nekrobas reden. Mach ich. Ich muss nur noch schnell in den Ort. Muss was besorgen. Ich geh dann mal. Wenn du Lust hast, kannst du heute Mittag mit uns zum Rathaus fahren. Wir stechen die Kürbisse für das große Halloween-Fest morgen aus. Ich wette mit dir, du hast noch nie einen so großen Berg Kürbisse gesehen. Es wird ein großer Spaß. Sogar unser alter Stubenhocker Sir Elliot und der Griesgram Regius kommen mit. Mal sehen, vielleicht komme ich mit. Ich muss unbedingt noch mal in die Dämmerlichtgasse. Tante Mildreds Test muss irgendetwas damit zu tun haben. Ich sollte ihr Saft besorgen. Und ich glaube, das war der Test, ob ich zu den Nocturi gehöre. Sie hat ja gesagt, dass ich unbedingt alleine dahin gehen soll. Und daran habe ich mich nicht gehalten. Matt war mit. Und waren nicht alle plötzlich wahnsinnig enttäuscht, als ich diesen komischen Alraunsaft nicht mitgebracht habe? Ich muss rauskriegen, ob irgendetwas anders ist, wenn ich alleine dahin gehe. Pass doch auf! Tut mir leid, ich war so in Gedanken, dass ich dich überhaupt nicht gesehen habe. Wenn du zur Generalprobe willst, die ist schon vorbei. Oh je, die Schulaufführung, habe ich total vergessen. Hat Miss Tinkerton bemerkt, dass ich gefehlt habe? Da ein anderer Bühnenhelfer ebenfalls nicht gekommen ist, musste Miss Tinkerton höchst selbst den Vorhang auf- und zuziehen. Sie war super gelaunt. Ich werde mich morgen bei ihr entschuldigen. Bis morgen dann. Warte, wir müssen unbedingt miteinander reden. Du bist in letzter Zeit so komisch. Matt, jetzt passt es wirklich nicht. Ich muss etwas für meine Tante erledigen. Und das ist so eilig. Sag bloß wieder in der Dämmerlichtgasse. Die Straße, die es gar nicht gibt. Ich glaube, wir waren gar nicht so weit entfernt davon, wie wir dachten. Gut, dann begleite ich dich. Nein, das geht nicht. Ich meine, das brauchst du nicht. Das schaffe ich schon allein. Siehst du, genau das meine ich. Du gehst mir aus dem Weg, wann immer du kannst. Ich glaube, ich weiß, was mit dir los ist. Und ich wollte dir sagen, dass es in Ordnung ist. Du brauchst dich deswegen nicht zu schämen. Warum sollte ich mich dann schämen? Na, weil du in mich verliebt bist. Das ist wirklich okay. Du musst mir deswegen nicht aus dem Weg gehen. Wie bitte? Entschuldige, dass ich gelacht habe. Du hast dich also nicht in mich verliebt? Nein, tut mir leid. Es ist schon okay. Aber was ist dann ein Problem? Kannst du mich plötzlich nicht mehr leiden? Nein, das ist es nicht. Matt, bitte, ich muss jetzt wirklich weiter. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen. Das ist doch unmöglich. Die dritte rechts, genau wie Mildred es gesagt hat. Aber wieso habe ich die mit Matt nicht gefunden? Dämmerlichtgasse, Haus Nummer 21. Kein verlassenes Geschäft wie neulich, sondern tatsächlich Madame Dabatier, Giftmischerin. Ach, entschuldige bitte. Wegen Halloween ist mächtig viel Betrieb. Jeder scheint für morgen noch etwas einkaufen zu wollen. Ach, kein Problem. Ich soll etwas für meine Tante besorgen. Mildred Parker. Na, das ist ja eine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass Mildred eine Nichte hat. Herzlich willkommen bei uns. Was kann ich für dich tun, meine Kleine? Haben Sie Alraunensaft? Aber natürlich. Dauert nur einen Moment. Ist Alraunensaft denn giftig? Oh ja. Schon der Verzehr geringer Mengen kann zu einer Atemlähmung führen. Alle Gifte sind hier potenziell tödlich. In der richtigen Dosierung können sie jedoch auch heilende Wirkung haben. Nur eine erfahrene Giftmischerin hat es im Gefühl, ab wann das Gift tödlich sein wird. Im Gefühl? Sie messen das Gift nicht ab? Natürlich nicht. Das macht keine Giftmischerin, die etwas auf sich hält. Schließlich ist jede Pflanze oder jedes Tier, von denen wir das Gift erhalten, anders aufgewachsen. Darauf müssen wir Giftmischerinnen achten. Deswegen solltest du nur zu einer erfahrenen Giftmischerin gehen. Ich werde es mir merken. Oh, ich habe allerdings kein Geld dabei, um den Saft zu bezahlen. Ach, das ist nicht schlimm. Ich setze es auf die Rechnung deiner Tante. Soll ich dir die Flasche noch einwickeln? Nein, danke, das geht so. Ah, bitteschön. Sag mal, haben wir uns nicht schon einmal gesehen? Dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ich war schon einmal hier. mit einem Freund. Ach, jetzt erinnere ich mich. Der Junge war ein Mensch. Wie hat dir meine Vorstellung als schrullige alte Frau gefallen? Beeindruckend, gruselig. Das sollte es auch sein. Wenn Menschen zu lange hier herumlungern, verscheuche ich sie lieber. Die Gasse ist mit einem Zauber belegt? Ein Mensch, der die Dämmerlichtgasse betritt, kann sie nicht in ihrer wahren Gestalt sehen. Selbst ein mächtiger Nocturi kann in Begleitung eines Menschen die magische Schranke in dem Moment nicht durchbrechen. Deshalb hat der Test nicht funktioniert, weil Matt dabei war. Aber das wusste Tante Mildred ja nicht. Also gehöre ich vielleicht doch zu den Nocturi. Vater hatte mit seiner Vermutung recht. Ich muss sofort nach Hause, um den anderen davon zu erzählen. Hallo, es gibt Neuigkeiten. Tante Mildred, hallo, wo seid ihr denn alle? Ach, wie konnte ich das nur vergessen? Die sind ja beim Kürbisausstechen im Dorf. Irgendetwas ist hier komisch. Es riecht so unangenehm nach teurem Aftershave und gleichzeitig auch nach Schwefel. Hallo, Lilith. Lass mich los! Freust du dich, mich wiederzusehen? Wie schade um den schönen Saft. Habe ich dir wehgetan? Wie ungeschickt von mir. Lilith, Lilith, Lilith. Ich hatte wirklich sehr viel Geduld mit dir, aber so langsam werde ich ärgerlich. Was wollen Sie von mir? Kannst du dir das immer noch nicht denken? Du müsstest doch so langsam wissen, was ich haben möchte und was ich getan habe, um es zu bekommen. Sie haben mein Zimmer durchsucht und sind in unser Haus in London eingebrochen. Stimmt. Du bist ja gar nicht so naiv, wie ich dachte. Aber du hast noch etwas vergessen. Sie sind die böse Krähe, die Malle Korax, die mich und Emma verfolgt und angegriffen hat. Sie haben auch die Werwölfe auf uns gehetzt. Und weißt du auch, warum ich das alles getan habe? Sie wollen mein Amulett? Dein Amulett? Nimmst du dich da nicht etwas zu wichtig? Oder weißt du am Ende gar nicht, was für ein bedeutendes Schmuckstück du um den Hals trägst? Was du als dein Amulett bezeichnest, gehört in Wahrheit dem ganzen Volk der Nocturi. Das sagenumwobene Bernstein-Amulett war viele Jahre verschollen und niemand wusste, wo es sein konnte. Doch vor einigen Monaten empfing ich plötzlich so etwas wie eine magische Schwingung. Ein kurzes, aber prägnantes Signal, direkt aus dem Herzen Londons. Das muss der Moment gewesen sein, als Vater mir zum ersten Mal erlaubt hat, das Amulett anzulegen. Leider war es die einzige magische Schwingung, die ich empfangen habe. Und so hat es einige Zeit gedauert, bis ich dir auf die Spur gekommen bin. Lange war ich mir nicht sicher, ob nicht doch dein Vater das Amulett versteckt gehalten hat. Sie haben sich hier bei meiner Tante eingenistet, um nach dem Amulett suchen zu können. Genau. Dabei wäre es sehr viel leichter für mich gewesen, wenn du dich mir gegenüber genauso kooperativ gezeigt hättest wie die anderen Bewohner hier im Haus. Dem Alraunsaft nachzuschließen, ist es dir wohl doch gelungen, in die Dämmerlichtgasse zu kommen? Wie schade, dass die Flasche kaputt gegangen ist. Nun wird deine Tante weiterhin sehr enttäuscht sein, dass du keine besonderen Fähigkeiten besitzt. Sie war nicht enttäuscht. Meiner Tante ist es egal, dass ich nur ein Mensch bin. Du meinst, deine Tante nimmt dich so an, wie du bist? Ihr Menschen seid so blind für das Offensichtliche. Sieh den Tatsachen ins Auge, Lilith. Deine Mutter hat dich auf dieser Welt allein gelassen. Für deinen Vater bist du nur ein lästiges Kind, das ihn bei seinen Karriereplänen behindert. Und deine Tante hat dich vom ersten Moment an, ohne mit der Wimper zu zucken, belogen. Wie einsam du dich fühlen musst. Dabei ist es deine einzige große Sehnsucht von Herzen, geliebt zu werden. Aber manchmal kann man sich noch so sehr anstrengen, man wird nie das erhalten, was einem zusteht. Lilith, ich meine es gut mit dir. Warum gibst du mir das Amulett nicht einfach? Niemals. Ich sage dir ein letztes Mal, gib mir das Amulett oder... Oder was? Oder du wirst deinen Vater nie wiedersehen. Mein Vater? Was ist mit ihm? Ich habe deinen Vater in meiner Gewalt. Und ich kann dir versprechen, dass es sehr unangenehm für ihn sein wird, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Das glaube ich nicht. Du hättest hören sollen, wie oft er beteuert hat, dass du nie und nimmer das Amulett aus seinem Tresor genommen hast. Es war direkt herzerweichend, wie er an deine Unschuld geglaubt hat. Mein Vater ist in Burma. Ich glaube ihm kein Wort. Du meinst, dass ich blöffe? Bist du sicher? Guck mal, was ich da habe. Ein altes, vergilbtes Foto. Oh nein, das ist das Sandkastenbild von mir, das Vater immer bei sich trägt. Dein Vater scheint ja wirklich sehr an diesem Foto zu hängen. Als ich es ihm abgenommen habe, hat er sich jedenfalls mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Lassen Sie ihn frei! Er hat doch nichts damit zu tun! Komm morgen um Mitternacht ins Kindermoor. Wenn dir sein Leben etwas bedeutet, schlage ich dir einen Tauschhandel vor. Dein Vater gegen das Bernsteinamulett. Lilith! Ich dachte, was ist denn hier los? Nichts. Es ist alles in Ordnung. Was soll denn dieser Blödsinn? Hier ist überhaupt nichts in Ordnung. Das sieht doch ein Blinder. Verdammt, ein Mensch. Lilith und ich haben nur etwas ausdiskutiert, aber nun ist alles geklärt, nicht wahr, Lilith? Ja, es ist alles geklärt. Es wäre besser für deinen Vater, wenn unser kleines Abkommen unter uns bliebe. Auf Wiedersehen. Was für ein unheimlicher Kerl. Als er mich im Vorbeigehen gestreift hat, ist mir eiskalt geworden. Was wollte dieser Typ von dir? Und weshalb ist der Boden voller Glasscherben? Das war nur dieser Elia Nikrobas, der hier wohnt und von dem ich dir schon erzählt habe. Und? Es tut mir wirklich leid, aber ich kann es dir nicht erzählen. Lilith, was ist mit dir los? Was verschweigst du mir? Wir wollten zusammen diesem Geheimnis auf die Spur kommen. Und jetzt? Bitte versteh doch, ich kann dir... Nein, ich verstehe nicht. Du hast es herausgefunden, nicht wahr? Du weißt, dass so seltsame Dinge hier in Bonesdale vorgehen. Und nun hast du richtig schlimme Probleme bekommen. Nein, du irrst dich. Ich habe gar nichts herausgefunden. Es ist alles in Ordnung. Weißt du, ich war richtig dumm. Ich bin noch einmal hergekommen, weil ich mich bei dir entschuldigen wollte. Dafür, dass ich dir vorhin unterstellt habe, du weißt schon. Ich hatte gehofft, dass wieder alles wird wie vorher, wenn wir dieses Missverständnis geklärt hätten. Aber das kann es wohl nie mehr werden, oder? Nein. Ich dachte, du wärst einer dieser wenigen Menschen, die immer die Wahrheit sagen und auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Jemand, den man gern zum Freund hat. Aber da habe ich mich wohl anscheinend getäuscht. Dann feier mal morgen schön deinen 13. Geburtstag alleine. Da bin ich sicher auch nicht erwünscht. Mr. Parker? Endlich habe ich eine Verbindung. One moment, please. Sein Hotel in Burma. Yes, there is a reservation, but Mr. Parker hasn't arrived. Mr. Parker hasn't arrived? Are you sure? Yes, sure. Yes, reservation, yes. But no arriving. Are you sure? Please look again. Mr. Parker from London. It's very important. Sorry, my lady. Joseph Parker from London. No check-in. As I told you. Anyway, he must pay the money for the room. Maybe Mr. Parker arriving next days. Maybe calling it again later. Thanks. Sie hat es nicht anders gewollt. Dabei hätte sie es so einfach haben können. Jetzt wird ihr 13. Geburtstag ihr letzter sein. Armes Ding. Und was werden wir mit dem Alten machen? Er wird mit ihr gehen. Noch 5 Stunden bis Mitternacht und ich habe noch immer niemanden eingeweiht. Aber wie sollten Mildred und die anderen mir helfen können, wenn Elia Nekrobas sie mit einer einzigen Handbewegung dazu bringen kann, sich seinem Willen zu unterwerfen? Hallo, Geburtstagskind. Wo bleibst du denn? Matt ist ganz nervös wegen seiner Hauptrolle und Miss Tinkleton hat schon Sorge, dass sie sich auch heute persönlich um den Bühnenvorhang kümmern muss. Ich habe ihr natürlich gleich angeboten, nach dir zu sehen, um bei der Gelegenheit ein kleines Stück von deinem Geburtstagskuchen zu naschen. Hier, die Heimbewohner haben für mich gebacken. Danke. Du glaubst gar nicht, was in der Davis Street los ist. Es hat eine Ewigkeit gedauert, bis ich mich durch diese Menschenmassen gekämpft hatte. Wenn wir gleich loslaufen, haben wir vielleicht Glück und kommen noch rechtzeitig zu Beginn der Vorstellung. Ich kann nicht mit zu dem Fest kommen. Ich habe etwas Wichtiges zu erledigen. Heute Abend? Während alle anderen auf dem Halloween-Fest sind? Versprich mir, dass du niemandem davon erzählst. Ich schwöre. Also, dieser Elia Nekrobas, du weißt doch, der mir von Anfang an so unheimlich war, hat mich gestern hier überfallen, als alle anderen beim Kürbis ausstechen waren. Er hat zugegeben, dass er die Malekorax war, die Krähe, die mich schon die ganze Zeit verfolgt und angreift. Er steckt auch hinter dem Werwolfangriff auf uns im Wald. Das ist ja krass. Aber warum das alles? Er will meine Kette. Er ist völlig versessen auf ein Amulett, das ich aus dem Safe meines Vaters genommen habe. Und jetzt das Schlimmste. Er hat meinen Vater entführt. Das kann nicht sein. Er will mich heute um Mitternacht im Kindermoor zur Übergabe des Amuletts treffen. Dafür lässt er meinen Vater frei. Das ist ja unglaublich. Und was genau ist das für ein Amulett, was dieser Nekrobas von dir haben will? Das Amulett meiner Mutter. Das Amulett des Barons? Sag nicht, dass du das verschollene Bernstein-Amulett hast. Du kennst es? Jeder in unserer Welt kennt es, Lilith. Das Bernstein-Amulett der Nocturi ist eins der mächtigsten, da es die Kräfte der Dämonen schwächt. Derjenige, der das Amulett trägt, kann nicht von ihnen beeinflusst werden. Jetzt wird mir einiges klar. Deswegen hat es Elia Nekrobas nicht geschafft, mich seinen Willen zu unterwerfen. Es hat mich die ganze Zeit geschützt, weil ich es immer unterm T-Shirt trage. Seit dem Tod deiner Mutter vor 13 Jahren war das Amulett verschwunden. Hast du es wirklich? Kann ich es sehen? Hier ist es. Es ist wunderschön. Genau wie es mir meine Eltern beschrieben haben. Das fünfspeichige Zepter mit den Runen in den Zwischenräumen und in der Mitte der Bernstein. Versteck es lieber wieder unter dem T-Shirt. Wenn das Amulett so mächtig ist, kann ich dann nicht mit seiner Hilfe Nekrobas besiegen und meinen Vater befreien? Soviel ich weiß, schützt es nur den Träger. Das heißt, wenn ich es ihm gebe, habe ich nicht die geringste Chance, ihn zu besiegen. Kannst du mir sagen, warum Elia Nekrobas so versessen auf das Amulett ist? Dämonen haben über ganz normale Menschen keine Macht. Dann wird mir auch klar, warum er gegen Matt nichts ausrichten konnte. Mann, bin ich dumm. Jetzt weiß ich, mit wem wir es hier zu tun haben. Es ist der Erzdämon, also der Führer der Dämonen. Er ist mit ungeheuren Kräften ausgestattet. Wenn er es wirklich darauf anlegt, haben wir seiner Macht nichts entgegenzusetzen. Willst du damit sagen, dass ich gegen Elia Nekrobas keine Chance haben werde? Nicht unbedingt. Ich hätte vielleicht einen Plan. Allerdings ist er nicht besonders gut und es könnte gefährlich für dich und deinen Vater werden. Wenn es weiter nichts ist. Es ist meine Spezialität, schlechte und ungeheuer gefährliche Pläne in die Tat umzusetzen. Mache ich täglich. Gut, dann muss ich sofort los. Wir werden es mit ihm aufnehmen. Wir treffen uns im Kindermoor. Verlass dich auf mich. Auch wenn es vielleicht knapp wird. Toller Geburtstag. Weg ist sie. Es ist Neumond. Und die Dunkelheit hat sich wie ein schwarzer Teppich über die Straße gelegt. So langsam kriecht mir die Angst in die Knochen. Hier bin ich, eure Ladyschaft. Ja, das sehe ich und rieche ich. Boah, wie kann man nur so stinken? Wer zum Teufel bist du? Ich bin Strychnin, aus der ehrenwerten Familie der dämonischen Giftspritzler. Und wenn ich das in aller Bescheidenheit zugeben darf, einzigartig. Einzigartig hässlich oder einzigartig gefährlich? Nein, ich kann beim besten Willen keine Angst vor diesem kleinen Wesen aufbringen. Darf ich fragen, was du hier willst? Nun, wer sich als Träger des Bernstein-Amuletts bewirbt, bekommt mich als Geschenk. Da ich der einzige Dämon bin, der in seiner wahren dämonischen Gestalt hier auf Erden weilen kann. Ich diene treu jedem Träger des Amuletts. Das ist sehr mühsam und sehr freundlich von mir. Aber das ist nun mal meine dämonische Aufgabe. Noch ein Dämon. Von denen habe ich für heute nun wirklich genug. Ich sehe, eure zukünftige Hoheit ist von meinem angenehmen Äußeren gänzlich bezaubert. Sprachlos. Ich bin sprachlos. Sowas Hässliches habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ein fettes kleines Kerlchen mit warziger grüner Haut, spitz zu laufenden Ohren, die unaufhörlich wackeln. Und auf der Stirn sitzen zwei Hörner. Immerhin haben sich seine wulstigen Lippen zu einem Lächeln verzogen. Seid ihr die Tochter des Barons Nephelius? Seine Enkelin. Verzeiht mir die Verwechslung, doch ihr gleicht eurer Mutter aufs Haar, wenn ich so offen sein darf. Genau wie eure Mutter muss ich euch jedoch gestehen, dass mein früherer Herr, der Baron, um einiges schöner war als ihr. Ach ja? Er war nicht so klapperdürr, wie ihr es seid. Und er hatte wirklich herrlich bösartige Augen, so einen richtig stechenden Blick, der einem das Gefühl gab, dass man der unwürdigste Dreck unter den Rillen seiner Badeschlappen war. Wie sympathisch. Ja, er war ein Herr, auf den man stolz sein konnte. Ich habe jeden seiner Fußtritte genossen. Ich wusste, dies war seine Art, mir seine Liebe zu zeigen. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, Strichnin, aber ich finde dich übrigens auch nicht besonders schön. Dieser herunterhängende Bauchlappen. Stimmt damit etwas nicht? Und dann noch diese kotzgrüne Farbe. Das Rotzgrün. Gefällt euch die Farbe? Ich kann auch auf Hasenkötelbraun wechseln. Nein, grün ist in Ordnung. Wo werden denn nun die Feierlichkeiten stattfinden? Wo ist die Gesellschaft? Feierlichkeiten und Gesellschaft? Ich glaube, du solltest mir erst einmal erklären, warum du hierher gekommen bist. Bin ich zu früh? Immerhin wird sich in der heutigen Nacht entscheiden, ob euch das Amulett erwählen wird. Zu diesem feierlichen Anlass sollte man schon erwarten dürfen, dass ein Fest vorbereitet wird. Erwählen? Wozu denn? Ihr habt doch sicherlich die Warnung auf dem Amulett gelesen. Offen gestanden, nein, ich beherrsche die Runenschrift nicht. Ach, du eitriger Dämonenzahn. Wenn ihr die Kette länger als 3 Tage hintereinander tragt, bewerbt ihr euch als Erben des Nocturi-Throns. Bis zur Nacht des nächsten Neumondes entscheidet das Amulett, ob ihr dessen würdig seid. Heute Nacht? Ja, heute um Mitternacht wird es seine Entscheidung fällen. Und wenn ich nicht des Amuletts würdig bin? Dann... Nun ja, das wird euch möglicherweise beunruhigen. Dann tötet es euch. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Oder? Leider nein. Dann zieh ich die Kette eben jetzt aus. Eine gute Idee. Aber leider eine dumme Idee. Eine zu späte Idee. Ihr werdet die Kette nicht ablegen können. Nach 3 Tagen kann der Verschluss nicht mehr geöffnet werden. Mir wird schwindelig. Ich habe das Gefühl, mir hat jemand mit voller Wucht in den Magen geboxt. Wie stehen meine Chancen, dass es mich als Trägerin akzeptiert? Sei ehrlich, bitte. Nun ja, ihr seid zwar eine direkte Nachkommen des Barons, allerdings hat das nicht viel zu bedeuten. Seid ihr auch eine Fee wie eure Mutter? Nein. Ja, ich weiß es nicht. Heute ist mein 13. Geburtstag. Ich wurde kurz vor Mitternacht geboren. Oh, verdammt. Das könnte knapp werden. Entschuldigt eure Ladyschaft. Aber das Amulett wird nie und nimmer einen gewöhnlichen Menschen auswählen. Gibt es denn irgendwelche Vorzeichen, dass das Amulett den Träger ablehnen wird? Wenn ich mich recht entsinne, wird erzählt, dass es einem in den Stunden vorher äußerst unwohl wird und schwindelig und übel. Na wunderbar. Was mache ich denn jetzt mit dir? Kannst du irgendetwas? Ihr Dämonen habt doch Zauberkräfte, oder nicht? Nicht alle. Ich für meinen Teil kann, wie eure Ladyschaft bemerkt haben, in meiner dämonischen Gestalt in die Menschenwelt wechseln. Das sagtest du bereits. Und? Ja, meine Spucke ist giftig. Ja, darauf bin ich stolz. Sehr stolz sogar. Allerdings ist das Gift nicht sonderlich konzentriert. Ihr müsst schon ein ganzes Glas meiner Spucke sammeln. Wenn ihr das jemandem zu trinken gebt, dann ja? Wird ihm wahrscheinlich übel werden. Großartig. Noch mehr Zauberkraft? Nein, nicht die Bohne. Hör mal, du hast doch gesagt, du dienst der Trägerin des Amuletts. Dann tust du, was ich sage? Ja. Euer Wunsch ist mir Befehl. Gut, dann wünsche ich mir, dass du verschwindest. Jetzt? Sofort? Aber es war auch gerade so nett. Ich könnte noch aufzählen, was für Zauberkräfte ich alle nicht habe. Das sind wirklich sehr viele. Ich will, dass du jetzt abhaust, Strichnin. Hast du nicht gesagt, du bist zu früh gekommen? Dann komm doch wieder, wenn die Zeit reif dafür ist. Oh, Menno! Seid ihr sicher? Ich war seit einer Ewigkeit nicht mehr in der Menschenwelt. Und so wie die Dinge liegen, bleibt mir hier nur die geringe Zeitspanne, bis eure Ladyschaft nachher das Zeitliche segnet. Das Zeitliche segnet? Ja, wenn ihr es deutlicher wollt, bis eure Ladyschaft abkratzt, umkommt, den letzten Schnaufer tut, ins Gras beißt, den Löffel abgibt. Es reicht! Jedenfalls muss ich dann für die nächsten Jahre wieder gelangweilt im Schattenreich herumhängen und... Weg! Ist ja gut. Happy Halloween! Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich muss gegen die wichtigste Regel der Untotenwelt verstoßen. Ich kann Elia nicht alleine gegenübertreten. Nur einer kann mich dahin begleiten. Jemand, der resistent gegen die Macht des Dämons ist. Jemand, dem ich blind vertrauen kann. Und dieser jemand hat mir die Freundschaft gekündigt. Matt, kann ich bitte kurz mit dir sprechen? Wozu? Hast du dir wieder neue Lügengeschichten ausgedacht, die du mir auftischen möchtest? Im Gegenteil, ich möchte dir endlich die Wahrheit sagen. Und dich um deine Hilfe bitten. Ach ja? Du hattest recht. Ich habe rausgefunden, was für seltsame Dinge im Haus meiner Tante vorgehen und was sie uns hier in Brunsdale verschweigen. Bitte, Matt, hör mir zu. Es geht um Leben und Tod. Gut, du hast 2 Minuten. Dann muss ich mich auf meinen Auftritt vorbereiten. Also, an dem Abend, als wir nach dem Mathelernen bei dir aufgebrochen sind, wurden Emma und ich von Werwölfen und einer Krähe angegriffen. Kotzkamellen, Blutkaugummi, heute ganz besonders bitte. Du erwartest nicht im Ernst, dass ich dir diesen Quatsch abkaufe, oder? Bitte, Matt. Diese Schwindeleien in letzter Zeit tut mir wirklich unheimlich leid. Und ich kann verstehen, dass es dir schwerfällt, mir zu glauben. Aber es ist wirklich alles genau so geschehen, wie ich es dir erzählt habe. Elia Nekrobas will meinen Vater töten, wenn ich ihm das Amulett nicht bringe. Dann sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Du hilfst mir? Hast du nicht gesagt, es geht um Leben und Tod? Lass uns eine der Fackeln hier mitnehmen. Im Moor ist es stockdunkel bei Neumond. Ih, riecht das eklig hier. Strychnin wäre entzückt. Was hast du gesagt? Ach, nicht so wichtig. Um ehrlich zu sein, kann ich das, was du mir vorhin erzählt hast, nicht wirklich glauben. Diese Geschichte klingt einfach so unglaublich, ich weiß. Versteck dich! Dad! Ich bleibe hinter dir in Deckung. Ich habe mir erlaubt, mir mit deinem Vater etwas die Zeit zu vertreiben. Nehmen Sie ihm die Fesseln ab und den Knebel. Ich bin hergekommen mit dem Amulett. Lassen Sie ihn frei, sofort. Nicht so schnell, Lilith. Zuerst das Amulett. Nein, zuerst lassen Sie meinen Vater gehen. Du vergisst, wer hier die Regeln bestimmt, Kleines. Erst das Amulett. Das Amulett um meinen Hals beginnt sich zu erwärmen. Bald ist es zu Ende. Ich kann es Ihnen jetzt nicht geben. Der magische Verschluss lässt sich noch nicht öffnen. Aber Sie werden es ganz sicher bekommen. Es gibt keinen Grund, meinen Vater noch länger zu quälen. Ach nein. Du hast dich als Trägerin des Amuletts beworben? Du glaubst allen Ernstes, dass ausgerechnet du die Führerin der Nocturi werden kannst? Ein kleines, dummes Mädchen aus der Menschenwelt? Wie herrlich. Ich wusste nichts davon. Ich habe erst heute Abend von der Warnung auf dem Amulett erfahren. Du erwartest doch jetzt hoffentlich nicht, dass ich Mitleid mit dir habe. Nun, da heute Abend passenderweise Neumond ist und es jeden Moment Mitternacht sein wird, werde ich wohl warten müssen, bis es mit dir zu Ende geht, um an das Amulett zu kommen, nicht wahr? Immer diese unerwünschten Verzögerungen. Wir hatten eine Abmachung. Deswegen musst du jetzt doch nicht auf die Knie gehen. Ist dir nicht gut? Sieh mich an. Es macht überhaupt keinen Spaß, wenn du von allein stirbst, Lilith. Du hast mir so viele Umstände bereitet, da wäre mir doch dieser kleine Spaß wirklich vergönnt gewesen. Es ist mir egal, was Sie mit mir machen. Nur lassen Sie meinen Vater frei. Du dachtest im Ernst, ich lasse ihn am Leben. Wie unglaublich naiv, Lilith. Du Du hast scheinbar keine Ahnung vom Wesen des Bösen. Es wird mir eine Freude sein, diese Familie voller Störenfriede endlich vollständig auszulöschen. Ist dir nicht gut? Ich habe das Gefühl, innerlich zu verbrennen. Wie wird mir? Mein ganzer Körper bebt, vibriert, pulsiert. Was hat das nur zu bedeuten? Und jetzt riecht es wieder so durchdringend nach Schwefel. Eure Ledica, hat sie mich vermisst? Bist du gekommen, um zu sehen, wie es mit mir zu Ende geht? Wieso, Eure Hoheit? Das Amulett hat mich nicht als Trägerin erwählt. Wie kommt ihr darauf, Eure Hoheit? Meine Güte, stell doch nicht so blöde Fragen. Siehst du nicht, dass ich sterbe? Also, wenn ich was bemerken dürfte, Eure Ledigschaft, ihr seid eine ziemlich lebendige Leiche. Er hat recht. Die Übelkeit, der Schwindel, die Kraftlosigkeit. Mit einmal ist alles verschwunden. Ich fühle mich sogar ausgesprochen gut und ich kann plötzlich alles viel besser sehen. Die Bäume, die Gräser, das Moor. Wie ist das möglich? Ich habe doch gespürt, wie ich immer schwächer und die Schmerzen unerträglich wurden. Was euch geschwächt hat, war nicht das Amulett. Ihr habt eure Kräfte bekommen. Ihr habt doch selbst gesagt, dass ihr kurz vor Mitternacht geboren wurdet. Aber das Amulett hat sich schon erwärmt. Es wird mich jeden Augenblick töten. Der Stein hat sich aktiviert. Das hat doch mit Töten nichts zu tun. Muss man denn alles erklären? Oh, Eure Ledigschaft hat ja gar keine Ahnung von gar nichts. Tatsächlich. Im Herzen des Bernsteins leuchtet plötzlich ein Licht. Es sieht aus wie eine kleine Sonne, die ein goldenes Strahlen aussendet. Dann bin ich jetzt eine Fee? Und das Amulett hat mich erwählt? Genau! Eure Ledigschaft sollten schleunigst eure Kräfte gebrauchen, um euren Vater zu retten. Ich habe aber keine Ahnung, was für Kräfte eine Fee hat. Ja, das überrascht mich nicht. Das ist zum Heulen mit euch. Probiert es doch einfach aus, wer nicht wagt. Elia, ich wiederhole mich nur ungern, aber ich möchte noch immer, dass du meinen Vater freilässt. Du lebst? Ich lebe. Und nun lass meinen Vater gehen. Ansonsten machst du was? Tja, auch wenn dein Papa keinerlei übernatürliche Kräfte geerbt hat, genügt doch seine Nocturi-Abstammung, um ihn meinem Willen zu unterwerfen. Sieh doch, wie artig er neben mir hergeht. Und jetzt das Amulett, wenn ich bitten dürfte. Bloß nicht, Eure Ledigschaft. Jetzt bloß keine Schwäche zeigen. Ja, hier. Oh, weia. Sie hat es abgenommen. Einfach abgelegt. Das war jetzt aber gar keine gute Idee. Leg es vor mich hin. Der Bernstein hat wieder aufgehört zu leuchten. Und mir wird so als würden kleine schwarze Käfer in meine Gedanken krabbeln. Hast du vergessen, Lilith? Nur dank des Amuletts warst du vor meinem Einfluss geschützt. Nun wirst auch du alles machen, was ich möchte. Ja, das ist leider wahr. Jetzt hat sie den Salat. Und jetzt möchte ich, dass du ganz langsam in diesen Moortümpel gehst. Nein. Oh doch, Schritt für Schritt. Und dein Vater wird mit dir gehen, bis ihr blub. Einfach weg sein. Nein, Lilith, hör nicht auf ihn. Geh nicht weiter. Bleib stehen. Verschwinde, Mensch. Lass mich los. Eure Ledigschaft. Ich habe mir erlaubt, euer Amulett aufzuheben. Es könnte hilfreich sein, es wieder anzulegen. Oh, danke. Bleib bei meinem Vater. Zu Befehl. Und befreie ihn von dem Knebel. Ja, ich werde es versuchen. Ich bin aber nicht geübt in solchen Dingen. Lass ab, du verdammte Missgeburt. Lilith, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr nur helfen. Ich brauche einen dicken Ast oder einen Stein. Was sind das für Lichtpunkte? Fackeln, die näher kommen? Ich fasse es nicht. Da kommt Emma mit Mildred, Arthur, Sir Elliot, Regius, Isadora, Melinda, Miss Tickleton und das halbe Dorf. Sie hat's geschafft, ihr Plan. Elia Nekrobat, siehst du, was ich sehe? Ich schätze, das sind alle Bewohner Brunsdales, die gerade auf dem Weg hierher sind. Wir wissen, dass du nur eine bestimmte Anzahl von uns unter Kontrolle halten kannst. Deine Macht wird schwächer, je mehr Noctori anwesend sind. Und bei dieser großen Anzahl wirst du überhaupt keine Macht mehr haben. Gib auf und verschwinde, bevor sie dich in Stücke reißen. Verfluchte Noctori! Du hast noch nicht gewonnen, Lilith. Lilith! Papa, ich hatte so schreckliche Angst um dich und ich weiß, Liebes, es ist gut. Er ist weg. Ich bin so froh, dass wir uns wieder haben. Und ich erst. Und ich bin an allem schuld. Hätte ich das Amulett nicht heimlich an mich genommen, nicht dann... Nicht jetzt, Liebes. Du kannst nichts dafür. Ich glaube, wir haben uns viel zu erzählen. Wo ist der Junge, der sich so mutig auf Elia gestürzt hat? Matt, bist du okay? Alles bestens. Nur ein paar Schramm. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, die Noctori anzuführen. Und ich weiß noch überhaupt nichts über die Welt der Untoten und ihre Geschichte. Ich kann auch nicht einmal die Runenschrift. Aber ich werde die Herausforderung annehmen. Lasst uns erstmal das Kindermoor so schnell wie möglich verlassen. Kommt, wir gehen den Dorfbewohnern entgegen. Eure Ladyschaft, wie es scheint, werde ich euch nun doch für längere Zeit dienen. Wenn ich mir nebenbei noch einen kleinen Hinweis erlauben darf. Bei meinem alten Herrn hatte ich eine eigene Suite und 3 Bedienstete, die für mein Wohlergehen sorgten. Vor dem Einschlafen haben sie mich mit Trauben gefüttert, meine Füße geküsst und meine Ohrhaare frisiert. Netter Versuch, Strichnin, aber ich glaube dir kein Wort. Mist, aber ein Versuch war es wert. Lilith Parker, Insel der Schatten, nach dem gleichnamigen Roman von Janine Wilk. 2. Teil. Es sprachen Lilith Parker, Janne Topschall, Matt, Niklasse Zubrot, Emma, Nele Schulz, Elia Nekrobas, Felix Knopp, Mildred, Franziska Hartmann. In weiteren Rollen Mirko Kreibig, Julia Nachtmann, Erik Schäffler, Traudel Sperber, Wolf-Dietrich Sprenger und Friederike Zörner. Musik: Gordian Gleis. Technische Realisation: Corinna Gartmann und Birgit Gall. Regieassistenz: Christine Wegerle. Hörspielbearbeitung und Regie: Margit Kress. Eine Mikado-Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2013.